Ich bin allein, komm nicht weit und ich finde keinen, denn ich bin mitten im Nirgendwo. Ich bin allein, komm nicht weit und ich finde keinen, denn ich bin mitten im Nirgendwo. Auf dieser Welt bin ich auf mich allein gestellt, auch wenn es manchmal nicht gefällt, daran komm ich nicht vorbei. Doch es macht mich frei, wenn ich ganz alleine die Entscheidung treffe, die mir zeigt, dass egal wo ich bin oder wo ich stehe, ich bin das, was ich bin und ich weiß, wohin ich gehe. Viele Leute kreuzen meine Wege ohne ein Verständnis, alle denken sich, ich könnte nichts, weil es schwer ist. Doch meine Batterie ist noch nicht leer, ich brauche Energie, die Frage ist, woher. Ich gehe einfach weg und komm nicht mehr back. Ich versteck mich im Dreck, damit mich keiner erkennt. Pausenlose Konfrontationen vermischen sich, yeah. Aber keiner fragt mich, was will ich hier? Ich mach eine Reise, ganz egal wohin, irgendwo. Hauptsache keiner findet mich in diesem Nirgendwo. Ich bin allein, komm nicht weit und ich finde keinen, denn ich bin mitten im Nirgendwo. Ich bin allein, komm nicht weit und ich finde dieses Nirgendwo zwischen Leben und dem Tod. Ich bin ganz alleine, gibt es keine Person. Aber wo bin ich hier? Ich bin ausgegrenzt und sehe keinen Sinn mehr. Jeden Tag hab ich mir gewünscht, da zu sein, wo ich jetzt bin, doch ich bin so allein. So hab ich mir das nicht vorgestellt. Ich will zurück zu diesen Leuten, die mich kennen. Manchmal ist es gut, alleine zu sein, aber dann wird's auf die Dauer eine Qual in der Einsamkeit. Das Leben kann dir so viel bieten, manche töten sich. Doch bevor ich mich umbringe, gehe ich raus aus dem Alltag, raus aus der Welt, denn ich brauche Abstand in meinem Feld. Ich will nicht alles löschen, ich will nur viel vergessen. Ich will das Schlechte durch das Gute ersetzen. Ich bin ein